Danny fährt nach Hause zu seinem Trailer in Oak Grove. Er verstaut die Einkäufe. Er hat sich eine Packung Nabisco Pinwheels gegönnt, seine liebsten Schokoringe und eigentlich vorgehabt, beim Fernsehen ein paar davon zu essen. Jetzt will er allerdings nicht mehr fernsehen und nach Gebäck steht ihm erst recht nicht der Sinn. Wahrscheinlich würde er daran ersticken. Seit er in seiner Schulzeit von einem älteren Jungen schikaniert wurde, war er nicht mehr so zornig. Aber da ist noch etwas anderes, was er noch nie so stark empfunden hat. Er hat sich noch nie so in die Ecke getrieben gefühlt, murmelt er. Ob er heute Nacht wohl schlafen kann? Nicht so lange es ihm nicht gelingt, sich zu beruhigen. Gilbert macht den Anschein, kaum geschlafen zu haben und hätte wohl gern, dass es Danny ebenso ergeht. Werd ein bisschen mürbe, Danny, damit du was Dummes tust. Willst du mir vielleicht eins überbraten? Stell dir vor, wie gut du dich dann fühlen würdest. Probier's ruhig aus. Kann er denn etwas tun, um Druck wegzunehmen? Womöglich schon. Er zieht sein Portemonnaie hervor und kramt darin. Beide Ermittler haben ihm ihre Visitenkarte mit ihrer Büronummer beim KBI auf der Vorderseite und der Mobilnummer auf der Rückseite überlassen, für den Fall, dass er seine unglaubwürdige Traumstory satt hat und beschließt, ihnen zu erzählen, was wirklich passiert ist. Er steckt Gilberts Karte zurück und wählt die Handynummer von Davis. Sie hebt schon beim ersten Klingeln ab, ist aber kaum zu verstehen, weil irgendwas in ihrer Nähe oder um sie herum stattfindet. Junge Stimmen singen ziemlich schräg »Happy Birthday«. »Hallo, Inspektor Davis. Ich bin's, Danny Coughlin.« Am anderen Ende herrscht zunächst Schweigen, als wüsste Davis nicht recht, wie sie auf den abendlichen Anruf ihres Hauptverdächtigen reagieren solle. Offenbar hat er sie ebenso überrumpelt wie Gilbert zuvor ihn, was ihm aber nur fair vorkommt, zumindest in seiner momentan miesen Laune. Die Pause ist lang genug, dass Danny »Happy Birthday, dear Laurie, Happy Birthday to you« hören kann. Dann meldet Davis sich wieder. »Moment mal. Und zu den Partygästen, es muss ja eine Party sein, den Anruf muss ich unbedingt entgegennehmen.« Der Gesang verklingt, während Davis das Handy mit dem unerwarteten Anruf an einen ruhigeren Ort transportiert. Danny hat Zeit, sich das passende Verb zu überlegen. »Gesprochen? Nein.« »Verhört? Nein, das ist völlig falsch. Befragt? Richtig, aber auch falsch. Dann hat er es.« »Was kann ich für Sie tun, Danny?« »Vor einer halben Stunde hat Ihr Kollege mir im Supermarkt aufgelauert, als ich einkaufen war.« »Wieder eine Pause, dann...« »Wir haben noch Fragen hinsichtlich Ihrer Aufenthaltsorte in den 3 Wochen, um die es geht. Ich habe mit Ihrem Bruder telefoniert und der bestätigt, dass Sie am 1. Juni-Wochenende bei ihm waren. Ist er eigentlich Autist?« Danny würde gern fragen, ob sie Stevie durcheinandergebracht hat, was leicht passiert, wenn er außerhalb seiner Komfortzone ist, aber er will sich von Davis nicht von dem ablenken lassen, was er ihr sagen will. Statt seines schwarzen Sackos hat er eine Windjacke mit KBI vorne und hinten getragen. Ein Megafon hatte er zwar nicht dabei, aber er brauchte auch keins. Er war so schon laut genug. Am Donnerstagabend gehen nicht allzu viele Leute einkaufen, aber die da waren, konnten alles gut hören und sehen. Danny, Sie klingen ein bisschen paranoid. Es ist nichts paranoid dran, wenn einen 30 Leute begaffen, während man in die Mangel genommen wird. Ich habe ihn dazu gebracht, mir nach draußen zu folgen, als mir klar wurde, was er vorhat. Und wissen Sie was? Er hat gar keine Fragen gestellt. Als wir auf dem Gehweg standen, war es dasselbe alte Lied. Gestehen Sie, dass Sie es getan haben, dann fühlen Sie sich besser. »Naja, Sie werden sich tatsächlich besser fühlen«, sagt sie ernsthaft, »ganz bestimmt.« »Ich habe Sie angerufen, weil ich Ihnen ein paar Fragen stellen will.« »Es ist nicht meine Aufgabe, Ihre Fragen zu beantworten, Danny. Sie sollen meine beantworten.« »Kann sein. Aber es geht hier nicht um den Fall, wenigstens nicht direkt. Meine Fragen betreffen eher die Vorgehensweise. Die erste ist, wären Sie in einer Dienstjacke im Supermarkt auf mich zugekommen und hätten dafür gesorgt, dass alle mitbekommen, was Sie mich fragen?«